Gregs Verhaltenstipp an mich war simpel. Sei einfach nett zu ihr. Sie ist harmlos und backt im Übrigen die besten Haferplätzchen, die ich je gegessen habe. Hier erweckte höchstens der Haferplätzchen-Claim mein Misstrauen. Werbeleute, selbst ehemalige, können wohl nicht ohne Superlative. Aber nett, das wollte ich schon sein. »Hallo, Jungs«, sagte ich deshalb, »schön, eure Bekanntschaft zu machen.« Da Jacob und Joseph nicht vorhanden waren, gab es darauf keine Antwort. Als nicht vorhandene Racker und Rabauken kümmerte sie weder Covid-19 noch Hautkrebs. »Sie sind gerade 4 geworden«, sagte Ellie Bell, »und ich dachte, das wär's, in ihrem Alter, Mitte 60 meiner Schätzung nach, noch 2 Vorschulkinder haben.« »Ehrlich gesagt, eigentlich müssten Sie ja längst laufen. Alt genug wären Sie. Aber Sie sind ja so bequem und lassen sich lieber kutschieren. Ich ziehe Sie unterschiedlich an, weil ich die beiden manchmal selber nicht auseinanderhalten kann.« Sie lachte. »Aber ich halte Sie auf, Mr. Trampton.« »Vic, bitte.« »Vic, sehr recht. Bis 10 Uhr haben wir mindestens 30 Grad im Schatten, von der Luftfeuchtigkeit ganz zu schweigen. Jungs, verabschiedet euch von dem Herrn.« Was die beiden in ihrer Welt vermutlich taten. Ich wünschte ihnen noch einen schönen Tag und gab Mrs. Bell zu verstehen, wie sehr es mich gefreut habe, sie kennenzulernen. »Gleichfalls«, erwiderte sie, »und die Zwillinge finden, dass sie wie ein netter Mann aussehen. Oder, Jungs?« »Das bin ich auch«, versicherte ich in die Richtung der leeren Buggysitze. Ellie Bell strahlte, offenbar hatte ich den Test bestanden. »Essen Sie gerne Plätzchen, Vic?« »Aber immer. Greg meinte, Haferplätzchen wären ihre Spezialität.« »Spécialité de la maison, oui, oui«, sagte sie und lachte klirrend hell auf. An dem Lachen war etwas leicht Beunruhigendes. Vielleicht lag das aber auch nur an der Gesamtsituation. Schließlich wird man nicht alle Tage einem längst verstorbenen Zwillingspaar vorgestellt. »Abgemacht, dann bringe ich Ihnen in naher Zukunft welche vorbei, wenn Sie nichts dagegen haben.« »Im Gegenteil, gerne.« »Aber eher am Abend, wenn es kühler ist. Tagsüber neige ich leicht zu Luftnot, und das muss ja nicht sein, auch wenn es Jake und Joe nicht stört. Außerdem habe ich immer meine Stange dabei.« »Stange?« »Den Schlangenstock«, sagte sie. »Dann also auf bald, war mir ein Vergnügen.« Sprach's und setzte ihren Weg mit dem Kinderwagen fort, allerdings nicht ohne sich noch einmal umzudrehen. »Trotzdem, der Sommer ist nicht die ideale Zeit für die Golfküste. Kommen Sie lieber im Oktober oder November.« »Ist notiert«, sagte ich. Eigentlich war ich der Meinung gewesen, der Name Rattlesnake Key beziehe sich auf den Umriss der Insel, eine sich ringelnde Schlange mit aufgesperrtem Maul. Aber Greg erklärte mir, es habe dort durchaus Klapperschlangen gegeben, sogar eine regelrechte Schlangenplage. Zumindest bis in die frühen 80er, wo der Bauboom auch über die weiter unten gelegenen Keys südlich von Siesta und Casey hereinbrach. Bis dahin lag die ganze Region mehr oder weniger im Dornröschenschlaf. »Die Schlangen sind ein ökologisches Phänomen und gehören eigentlich gar nicht hierhin«, sagte Greg. »Ich vermute, die ersten sind vom Festland rübergeschwommen. Schlangen können doch schwimmen, oder?« »Ja, können sie«, sagte ich. »Oder sie sind im Bilgewasser der Versorgungsboote oder so gereist. Wer weiß, vielleicht auch an Bord einer Luxusjacht. Sie haben sich hier im Unterholz vermehrt, wo die Jungen vor den Vögeln geschützt waren. Klapperschlangen legen nämlich keine Eier. 8 bis 10 Exemplare drückt Mama Schlange lebendgebärend auf einen Schwung raus. Rechne das mal in Schlangenlederstiefel um. Zumal die Biester wirklich überall waren. Hunderte, ja Tausende pro Hektar waren keine Seltenheit.« Erst als der Südteil Zug um Zug erschlossen wurde, sind sie in den Norden ausgewichen, und als dann die Millionäre die Insel für sich entdeckt haben, also Leute wie du, warf ich ein. »Nun ja«, sagte Greg mit angemessener Bescheidenheit, »der Aktienmarkt war mir gewogen, vor allem Apple-Papiere.« »Und Tesla.« »Stimmt, hatte ich dir auch empfohlen, aber der misstrauische Neuengländer in dir weiß ja alles besser.« »Bitte nicht schon wieder«, sagte ich. »Wie gesagt, als es langsam schick wurde, hier zu wohnen und die ersten Protzvillen aus dem Boden gestampft wurden, zum Beispiel deine«, sagte ich, »ich bitte dich, Vic, Du willst doch meinen geschmackvollen Landsitz nicht im Ernst mit diesen Gipskarton-Palazzi vergleichen, die man sonst hier so sieht. Wenn du es sagst.